Hören und verstehen. Was fehlt? Ergänze und höre dir dann die Lösung an. Georg will nicht in die Schule. Herr Bayer spricht mit dem Nachbarn. Georg geht aus dem Haus in ein Café und wartet. Er sieht seine Mutter mit seiner Schwester aus dem Haus kommen. Sie bringt sie in den Kindergarten. Er geht zurück in die Wohnung und liest in einer Zeitschrift. Er muss immer an einen Satz aus seinem Handbuch denken. Ein Detektiv verbringt viel Zeit mit Warten. Hans ist sehr gut in der Schule. Was fehlt? Ergänze und hör dir dann die Kassette mit der Lösung an. Das sehe ich auch so wie du. Der Bayer hat seine Frau ermordet und da muss man was tun. Du musst zur Polizei gehen und alles erzählen, was du weißt. Die glauben mir doch nicht, Hans. Ich habe keine Beweise und außerdem bin ich für die doch nur ein Kind. Du hast ein paar Indizien. Du hast in der Nacht einen Schrei gehört und du hast Herrn Bayer einen Beutel wegwerfen sehen, in dem vielleicht Gift war. Georg geht also zur Polizei. Nicht alle Leute haben gern mit der Polizei zu tun. Jetzt kannst du 4 Szenen hören. Beantworte dann die Fragen im Buch. Szene 1. Mensch! Um 6 Uhr! Wer kann das? Polizei! Aufmachen! Das Silber muss weg! Wohin denn, du Blöde? Ich hab ja gesagt. Polizei, öffnen Sie sofort die Tür. Da hilft nur eins. Aus dem Fenster damit? Bist du total? Szene 2. Ja, da sind's ja endlich. Guten Abend, Frau Trübmich. Was gibt's denn heute? Ja, hören Sie das denn nicht? Was denn? Sind Sie taub oder hören Sie schlecht? Die laute Musik und das Geschrei, das hören Sie nicht? Das sind die Studenten von unten. Die arbeiten ja nicht. Die haben ja nichts anderes zu tun. Die können ja dann bis mittags und unser eins. Tut mir leid, aber ich höre wirklich nichts, Frau Trübmich. Versuchen wir es doch morgen nochmal. Schönen Abend noch. Szene 3. Ja, guten Tag, Frau Wachtmeister. Mein Portemonnaie ist weg. Ja, haben Sie das verloren? So ein schönes Portemonnaie. Und jetzt ist es weg. Das muss im Bus passiert sein. Nein, sowas. Was war denn drin? Drin? So ein schönes Portemonnaie? Und drin? Drin war eigentlich nichts. Szene 4. Mensch, Alter, hast du eigentlich eine Fahrkarte? Spinnst oder was? Hinter dir steht nämlich ein Controlletti. Und die Polizei ist auch dabei.